Das waren Sarus, eine Band, die aus Florian Zimmer, Christoph Brandner und Max Punktezahl besteht. Alles Musiker, die aus München-Berlin kommen und die hier mit Return ihr drittes Album diese Woche veröffentlichen. Wie man gerade eben bei dem Track Zalal Nights hören konnte, klingt die Elektronik hier eher analog mit viel Geflirre und viel Ausflüge in diverse, sag ich mal, Spielrichtungen. Das Ganze erinnert sehr an die ganz, ganz frühen Sachen von Mouse on Mars. Sehr schöne Platte hier von Sarus möchte ich jedem von euch gerne ans Herz legen. Ihr hört den Sunday Service. In der letzten Stunde gibt es noch Musik, unter anderem die neuen Singles von Quasi und von Polika. Außerdem Neues von den Scud Mountain Boys. Dann ist Bill Wells dabei mit seinem National Jazz Trio of Scotland. Es gibt Musik von Braids, von Nico Case, von einer Band namens Splash. Aber hier erstmal Musik aus Island mit Mumm. Zu hören mit dem Track Underwater Snow. Mumm kommt aus Island. Das Herz der Band sind zwei Herren, Örvar und Gunni heißen die beiden mit Vornamen. Nachname ist eh unaussprechlich, von daher spare ich mir das Ganze. Die haben angefangen mit einer tollen Platte. Yesterday Was Dramatic, Today Is Okay, erschien 2001. Und dann Finally We Are No One aus dem Jahre 2002. Wirklich zwei ganz, ganz großartige Alben, die man unbedingt haben muss. Jetzt gibt's was Neues von Mumm. Smile Wound heißt das neueste Werk der Isländer. Und ja, es gibt natürlich viele Gäste-Sängerin dabei. Eigentlich eher die gleichen Leute wie schon auf früheren Alben. Aber auf einem Track, da ist doch tatsächlich Kylie Minogue drauf zu hören. Die wollte unbedingt mit Mumm zusammenarbeiten. Ja, Whistle heißt der Song, aber den gibt es jetzt nicht zu hören. Ansonsten auf dem neuen Album gibt es auch Ausflüge in Synthi-Sounds, die manchmal so ein bisschen verstören. Das haben Mumm eigentlich nicht wirklich nötig. Quasi sind die Band um Janet Weiss und Sam Coombs, die auch dieses Jahr schon 20-jähriges feiern, gibt demnächst auch ein neues Doppelalbum von den beiden. Hier schon mal ihr Track See You on Mars. See You on Mars. Quasi hörten wir, die Band hat auch ihren Sound seit 20 Jahren gefunden. Würde ich sagen, Janet Weiss, wie immer am Schlagzeug, Sam Coombs am Gesang, Gitarre und allen anderen Instrumenten auch noch. Ende März erscheint von ihnen eine neue Platte. Ein Doppelalbum, Titel habe ich noch nicht so richtig rausfinden können, aber ja, wer irgendwie Bands mag wie Elliott Smith, Bill to Spill, Sleater-Kinney natürlich, wo Janet Weiss auch früher mal getrommelt hat, der ist hier auf jeden Fall richtig. Die Scout Mountain Boys sind eine Band, die Anfang der 90er Jahre gegründet wurde und damals in diesem Amerikaner Hype mit Schwamm und drei tolle Platten veröffentlicht hat. Dann hat sich die Band um Joey Pernis aus Massachusetts aufgelöst und letztes Lebenszeichen war so Mitte der 90er zu hören. Jetzt gibt es erstmals wieder neues Material von den Scout Mountain Boys. Joey Pernis und seine beiden Freunde haben sich wieder zusammengefunden vor ein, zwei Jahren auf ein, zwei Live-Konzerten und tatsächlich wieder eine neue Platte aufgenommen. Do You Love the Sun heißt dieses Werk und das kann nahtlos an die alten guten Zeiten von den Scout Mountain Boys anknüpfen. Hier kommt ihr Track Double Bad. Thank you. Jesus Christ, I'd like to rest my eyes a while. Brain and headlight headache is killing me for my eyes. Shitty clothesline rope will never make it far. Feel our breakup double bed shift wrapped in plastic on the car. Steering wheel's got play, I'd better hold a line. Cigarette burns, smiling faces in mattress, speak of better times. Double bed, could I double my money? Double talk my whole way through. Getting lousy, mileage 10 bucks, and a credit card is full. I could sell her things when I reach the interstate. Ditch the mattress on the shoulder of the highway, make my great escape. Double bed, could I double my money? Double talk my strap to the roof above. Someday I'll lay down and think till I forget our beaten love. Double Bed, ein neuer Track von den Scud Mountain Boys von einem ganz neuen Album. Do You Love the Sun heißt es und er sei allen Fans wärmstens ans Herz gelegt. Joey Pernis, der Kopf der Band, hat ja auch noch Solo-Platten gemacht und auch noch mit den Pernis Brothers. Und vor kurzem gerade eine EP rausgebracht, zusammen mit Norman Blake von Teenage Fanclub. Der wiederum ist bei der nächsten Platte mit dabei. Es geht um das National Jazz Trio of Scotland, eine Band von Bill Wells, einem schottischen Jazzmusiker, ins Leben gerufen. Da gab es letzten Dezember eine Platte, die hieß Das Christmas-Album, darauf gab es Coverversionen von Weihnachtssongs, ganz eigen dargestellt von diesem National Jazz Trio of Scotland, was eine einzige Mogelpackung ist, weil sie machen weder Jazz noch es ist ein Trio, sondern einfach nur ein Name für die Band um Bill Wells. Jetzt gibt es die zweite Platte, Standards Volume 2 heißt die. Darauf gibt es keine Coverversion, sondern Eigenkomposition von Bill Wells, die halt unter anderem von Teenage Fanclubs Norman Blake produziert wurden. Und das Spannende dabei ist, dass Bill Wells nicht auf bekannte Stimmen zurückgreift, sondern dass er einfach drei Damen eingeladen hat, die Lorna Gilfeder heißen, Abby Woolley May und Kate Sugden, die nicht wirklich bekannt sind aus irgendwelchen Bandkontexten kommen, sondern weiß ich nicht, wahrscheinlich aus irgendwelchen Kinder- oder Kirchenchören-Damen, die er ins Studio gebeten hat. Tolle Sache, finde ich. Ansonsten muss man wirklich sagen, die Songs sind nicht richtig gut. Bill Wells hat viel, viel bessere Platten gemacht. Trotzdem, der Track hier ist wirklich sehr schön anzuhören. Mary of Argyle vom National Jazz Trio of Scotland. Just as well you won't feel Das war das National Jazz Trio of Scotland mit dem Track Mary of Argyll. Standards Volume 2 heißt das neue Album von Bill Wells und seinen Konsorten. Und was ein bisschen schade ist, weil viele der Tracks sehr fragmentarisch sind, gerade mal so 1,30, 1,40 Minuten lang sind und sich gar nicht so richtig entfalten können. Da hätte ich manchmal mir doch längere Tracks und auch ein bisschen strukturiertere Sachen gewünscht. Aber vielleicht ist das dritte Werk vom National Jazz Trio of Scotland ja wieder netter. Oder vielleicht mal wieder was anderes von Bill Wells. Er hat ja schon viele Kollaborationen gemacht, die eigentlich immer ganz, ganz großartig waren. Über den Sunday Service, hier kommt Polika mit ihrer neuen Single Chain My Name. Oh, man. Ihr hört den Sunday Service und es ist Zeit natürlich für unser Album der Woche. Das kommt von einer ganz neuen Band namens Splash. Splash mit zwei H's am Ende geschrieben. Das sind vier Boys, die in London wohnen. Zum einen Sasha Carson, Toto Vivian, Thomas Beale und Jacob Moore. Die kommen aber gar nicht aus London, sondern zwei davon sind Neuseeländer. Einer kommt aus Australien und immerhin auch ein Engländer dabei. Die vier haben vor einem Jahr ihre Band gegründet. Splash, wie gesagt, haben einige Singles veröffentlicht. Und jetzt gibt es mit Comfort ihr Debütalbum. Da war gerade schon mal der Track All I Wanna Do zu hören. Und hier ein weiterer Track von ihnen, Vacation. Sound hier von Splash und ihr Track Vacation. Das Ganze vom Album Comfort, Platte der Woche hier beim Sunday Service. Auch der britische NME ist begeistert. Ich mag mal zitieren aus einer Plattenkritik. Like Bobby Gillespie flicking Disco Biscuits into Jay Maskis mouth across Stephen Malcolm's kitchen table. Das hätte ich jetzt auch nicht besser ausdrücken können. Nein, ganz ehrlich, die Band von Splash ist schon mehr als die genannten Protagonisten gerade. Schönster 80er Pop mit so ein bisschen Neuseeland-Touch auch dabei. Trifft auch 60er Distortion Sounds und das ist wirklich frisch, unverbraucht, klasse gemacht hier. Splash mit dem Album Comfort, Platte der Woche beim Sunday Service. Weiterer Track, Lemonade. We'll be right back. Tja, das sind also nochmal Splash mit ihrem Track Lemonade. Comfort heißt das Album dazu. Das ist hier Platte der Woche beim Sunday Service. Dazu, wie gewohnt, auch mehr auf der Homepage online unter sundayservice.de. Die Titel oder den Preis für den besten Albumtitel, der geht diese Woche an Nico Case. Die Singer-Songwriterin aus Nordamerika hat hier eine neue Platte veröffentlicht, letzte Woche schon. Und die heißt The Worse Things Get, The Harder I Fight, The Harder I Fight, The More I Love You. Hier kommt Nico Case mit ihrem Track Wild Creatures. When you catch light, you look like your mother. It crushes me some. Just right from the side. When you catch the light, there's a flash of wild creatures. For the stone age of the preachers and the husbands and the wives. When you catch the light, the flood changes direction. Darkens the lens that projects my disguise. As you fight alongside, you'll discover my weakness. I'm not fighting for your freedom, I am fighting to be wild. But otherwise I would choose the king, even though it sounds the loneliest. And my brother's hands would poison me. Thank you. Das war ein gewisser Jackson Scott, noch nie von ihm gehört vorher. Ich schätze, der kommt aus den USA. Der hat gerade mit Melbourne eine Platte veröffentlicht. Ja, Melbourne benannt nach der australischen Stadt. Warum diese Platte so heißt, keine Ahnung. Track gerade, ich hieß Evie oder Evie, das Ganze vielleicht ausgesprochen. Und die Musik da drauf, so ein bisschen Lo-Fi, Singer-Songwriter, 60s-Touch. Wer die Bands aus dem Elephant Six-Kollektiv noch kennt, Bands wie Nature Milk Hotel und andere, der ist hier bei Jackson Scott ganz gut aufgehoben. Der ist noch ziemlich jung, kommt also nicht aus dieser Ecke, Elephant Six-Kollektiv, aber hat sicherlich als Kind diese Musik gehört und ja, ist damit groß geworden. Tonya Reh ist eine Künstlerin aus Berlin, die früher Musik gemacht hat als Monotektoni. Seit zwei Alben ist sie als Solokünstlerin unterwegs. Das zweite erscheint diese Woche, Fight of the Stupid heißt das. Hier kommt Tonya Reh mit ihrem Track Small Trees and Huge Birds. Das war der Track Small Trees and Huge Birds von Tonya Reh aus Berlin, von ihrem neuen Album Fight of the Stupid. Die Platte kann manchmal ein bisschen anstrengend sein bei einigen Tracks, aber auch ein paar schöne, wie der gerade eben gehörte, sind auf jeden Fall mit dabei. Die letzten Minuten hier gehören dem kanadischen Label Constellation, wo Bands wie Godspeed Black Emperor oder auch The Silver Mount Zion und diverse andere ihre Platten veröffentlichen. Eine neue Platte erscheint diese Woche von Esmerine. Esmerine, das ist ein Projekt von Bruce Cordron und Rebecca Foon ins Leben gerufen. Bruce Cordron war Schlagzeuger bei Godspeed und Rebecca Foon ist Cellistin und auch ja, hat bei Silver Mount Zion und anderen Bands mitgespielt. Ihre neue Platte heißt Dalmac und wir hören den Track Translator's Clause 2. We'll be right back. Das waren Asmarine mit dem Track Translators Clause 2 vom Album Dalmag, erschien beim Label Constellation. Und auch der letzte Song von heute kommt von eben dieser Schallplattenschmiede, und zwar von Sarah Neufeld. Die hat mit Hero Brother gerade eben eine Platte veröffentlicht, wo es sehr viel Streichermusik drauf zu hören gibt. Sie ist ansonsten auch Mitglied bei der Band Arcade Fire. Kommt aus Montreal und wie gesagt mit Hero Brother hier ein Album bei Constellation veröffentlicht. Davon gibt es gleich den Titeltrack. Ich sage tschüss und bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. I don't know.